Nachdem die Tat am Samstagmorgen entdeckt wurde, gab es bereits um 12 Uhr ein Treffen von ca. 40 Studierenden, die sich im Kesselhaus trafen. Bei dem Treffen ging es zunächst einmal darum, sich gegenseitig zu stärken und gegen die Verunsicherung anzugehen. Es wurden Ideen gesammelt, wie man aus der Tat etwas Positives schaffen könnte. Nicht nur für die queere Community, sondern auch für alle marginalisierten Gruppen und Menschen, die sich eine weltoffene Gesellschaft wünschen. Und der Vorfall hat nicht nur die Studierenden schockiert. Auch der Präsident der Mothesius, Dr. Arne Zerbst, hat sich deutlich zu dem Vorfall geäußert. Ich bin vor allen Dingen traurig, wütend und entsetzt. Es ist eine ganz widerliche Tat. Wir stehen als Mothesius für Vielfalt, Offenheit und Freiheit und gegen Hass und Gewalt. Und was hier passiert ist, ist genau das, was all diesen Werten widerspricht. Und dieser Angriff auf die Progressive Pride ist eben auch ein Angriff auf uns alle als Hochschulgemeinschaft. Ja, dieser Punkt der Gemeinschaft war auch allen sehr wichtig, also dass die Studierenden gemeinsam mit dem Präsidium ein Zeichen setzen wollten. Und deshalb wurde daraufhin auch in kurzer Zeit am Sonntag eine Kundgebung unter dem Motto »Trotzig bleiben gegen den wiederholten rechten Angriff an der Kunsthochschule für eine queerfreundliche und antifaschistische Welt« organisiert. Tatsächlich kamen dann auch um die 400 Leute auf dem Campus der Mothesius zusammen. Die Stimmung war sehr offen und gemeinschaftlich. Ich habe dort auch mit einigen Menschen gesprochen und sie gefragt, warum sie dort waren. Ich bin hier, um Solidarität zu zeigen, und ich bin erstaunt darüber, wie viele dann doch hier sind, um eben das auch zu tun, um ein Zeichen zu setzen. Ich finde es total schön, dass so viele Leute da sind und dass man sich austauschen kann. Und das gibt einem ein ganz gutes Gefühl. Was mir, glaube ich, am besten gefallen hat, war am Anfang auch die Ansprachen, wo man einmal so, wo das noch einmal so thematisiert wurde und aber auch, dass es jetzt so ein bisschen lockerer geworden ist und diesem ganzen Ernst noch was Schönes hinzugefügt wurde. Das ist auf jeden Fall. Ja, also ich finde, es ist halt einfach wichtig, jetzt auch in den Zeiten der AfD zu zeigen, dass man nicht schweigt, dass man da ist. Das ist nicht nur so eine besoffene Sache mal zwischendurch irgendwie. Das ist kein Fehler, das ist wirklich mit aktiver Absicht. Und deswegen kann man dieser aktiven Absicht nur eine eigene aktive Absicht entgegenstellen, indem man da ist und sagt, nein, nicht mit uns. Außerdem habe ich auch mit Kadi und Max gesprochen, die beide an der Organisation beteiligt waren, und sie gefragt, warum es ihnen so wichtig war, ein deutliches Zeichen zu setzen. Also das ist ja schon das zweite Mal, wo die Flagge beschädigt wurde. Beim ersten Mal war ich leider nicht überrascht, dass sowas passiert. Aber jetzt beim zweiten Mal war ich schon wirklich schockiert. Allein schon, dass die dann auch mit der Deutschlandflagge dann ersetzt wurde. Und das hat mich sehr, also auch als Lesbe, total verletzt und verunsichert und sehr, sehr wütend gemacht. Ja, ich fand es vor allem toll, dass wir dann auch direkt ins Machen gegangen sind und uns in, irgendwie in Teams aufgeteilt haben. Diese Teams oder innerhalb dieser Teams dann auch irgendwie sich die Stärken und Kompetenzen von den Menschen dann direkt gezeigt haben. Ja, und es gab gar keine hierarchische Struktur, es gab keine Organisationsleitung oder so, sondern wir haben einfach alle gearbeitet und angefangen und dann ist das hier entstanden. Und am Ende des Gesprächs hat Max noch ein gutes Schlusswort gefunden. Ja, das ist nur der Anfang. Morgen geht's weiter.